Das ist ein merkwürdiger Brief, sagte Utterson. Wie kommt es, dass er offen in Ihren Händen ist? Der Kommiss im Laden wurde furchtbar ärgerlich und warf ihn mir beinahe ins Gesicht, sagte Poole. Das ist ohne Zweifel Dr. Jekylls Handschrift, sagte der Advokat. Mir scheint es auch so, sagte Poole etwas gereizt. Aber warum soll ich mich um diese Schreiberei kümmern? Ich hab ihn gesehen. Sie haben ihn gesehen? Nun? Ich will Ihnen sagen, wie es kam. Ich trat plötzlich in das Laboratorium ein. Er war heimlich heruntergekommen und stöberte unter den Chemikalien herum. Die Türe seiner Arbeitsstube stand offen. So wie er mich sah, stieß er einen Schrei aus und flog die Treppe hinauf wie ein gehetztes Tier. Ich sah ihn nur einen Augenblick, aber das genügte. Das Haar stand mir zu Berge, es überläuft mich kalt, wenn ich nur daran denke. Wenn das mein Herr war, warum hatte er eine Maske vor? Wenn das mein Herr war, warum schrie er wie eine Ratte und lief vor mir fort? Ich habe ihm, Gott weiß es, lange und treu gedient. Oh Gott, oh Gott! Der alte Diener, von seiner Bewegung übermannt, hielt inne und bedeckte sein Gesicht mit beiden Händen. Das klingt alles sehr sonderbar, Poole, sagte der Advokat. Aber ich glaube, ich sehe ein Licht in der Dunkelheit. Ich vermute, Ihr Herr ist von einer jener entsetzlichen Krankheiten befallen, die nicht nur den Körper peinigen, sondern ihn auch entstellen. Daher kommt auch die Veränderung in seiner Stimme, daher die Maske, daher sein Vermeiden alter Freunde, daher seine Besorgnis, das richtige Medikament zu bekommen, von dem er Linderung und Genesung erwartet. Der Himmel gebe, dass er sich nicht täuscht. Das ist meine Erklärung des Geheimnisses. Es ist immerhin noch schlimm genug, aber wir haben doch nicht das Ärgste zu befürchten. Herr Rechtsanwalt, sagte Poole mit bleichem Gesicht und mit bebender Stimme. Das Ding da, das Geschöpf, das ich gesehen, das war nicht mein Herr. Er blickte sich ängstlich um, als wollte er sich vergewissern, dass ihn niemand höre. Mein Herr war ein großer, schön gewachsener Mann. Dies war ein Zwerg. Utterson versuchte ihm zu widersprechen. Was? Fuhr der Diener in höchstem Grade erregt fort. Glauben Sie, dass ich meinen Herrn nicht kenne, nach mehr als 20 Jahren? Glauben Sie, dass ich nicht genau weiß, bis zu welcher Stelle sein Kopf reichte, wenn er in der Tür seines Arbeitszimmers stand, wo ich ihn jeden Morgen gesehen habe? Nein, das Ding da mit der Maske, das war nicht Dr. Jekyll. Gott weiß, wer es war, aber es war nicht Dr. Jekyll, mein guter lieber Herr. Den haben Sie ermordet und aus dem Wege geräumt. Poole, sagte der Advokat, wenn Sie auf Ihren Behauptungen bestehen, so halte ich es für meine Pflicht, der Sache auf den Grund zu kommen. Vor allem möchte ich meinen alten Freund nicht verletzen. Nach diesem Briefe zu urteilen, ist er noch am Leben, und jetzt bin ich entschlossen, die Tür aufzubrechen. Ah, Herr Utterson, jetzt sprechen Sie, wie ich es von Ihnen erwartete, rief der Diener. Und nun kommt die zweite Frage, sagte der Advokat. Wer soll die Tür einschlagen? Sie und ich, selbstverständlich, war die Antwort. Gut, sagte Utterson. Was auch die Folgen sein mögen, ich nehme alle Verantwortung auf mich. Hier liegt eine Axt. Ich werde noch ein Brecheisen aus dem Keller holen, fuhr Poole fort. Der Advokat nahm das schwere Instrument in seine Hand. Wissen Sie, Poole, sagte er, dass unser Unternehmen nicht ohne Gefahr ist? Gewiss, erwiderte der Diener. Es ist also notwendig, fuhr Herr Utterson fort, dass wir uns über alles ganz im Klaren sind, ehe wir anfangen. Wir beide denken und vermuten mehr, als wir uns gesagt haben. Also seien wir offen gegeneinander. Sagen Sie mir aufrichtig, haben Sie diese Gestalt mit der Maske erkannt? Sie war so zusammengekrümmt und so schnell verschwunden, dass ich vor Gericht nicht meinen Eid darauf ablegen möchte. Aber wenn Sie mich fragen, ob es Herr Hyde war, so antworte ich Ihnen, ja, ich bin fest davon überzeugt. Die Gestalt hatte dieselbe Größe, dieselben schnellen, katzenartigen Bewegungen. Außerdem, wer anders hätte in das Hinterhaus kommen können? Niemand hatte den Schlüssel dazu, außer ihm und dem Herrn Doktor. Sie müssen auch nicht vergessen, dass am Tage des Mordes Hyde noch den Schlüssel hatte. Doch das ist nicht alles. Ich weiß nicht, Herr Rechtsanwalt, ob Sie diesen Herrn Hyde jemals gesehen haben. Ja, ich habe einmal mit ihm gesprochen.